dem schönen grünen Hege fließt ein Bächlein lieblich mild. Zeit ich seinem klaren Spiegel meines lieben teures Bild. Flehen ich meine Hände, ach, zu mir dich fände. Doch die Falsche senkte sich, immer tiefer beugt ich mich, bis mich Baches Mutter fasste, ich in ihrem Arme erblasste, ich in ihrem Arme erblasste. Och, beglückt durch ihren Guss, send ich euch den letzten Gruß. Ach, beglückt durch ihren Kuss, send ich euch den letzten Gruß.